Kundgabe 2885. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.09.1943. Lüge und Irrtum. Tiefstand. Aufblühen oder Rückgang. Der Geist der Lüge beherrscht die Welt. Der Irrtum wird nicht mehr erkannt und die reine Wahrheit wird angefeindet. Und dieser Zustand muss schlimme Folgen nach sich ziehen. Denn er ist wider Gott gerichtet, der die Wahrheit selbst ist. Alles Unwahre trägt den Stempel des Gegners von Gott an sich. Alles Unwahre vergiftet das Denken der Menschen. Es hat nicht Gott zum Ziel, sondern die Welt. Und daran erkennt ihr auch den Fürsten dieser Welt, dass er die Menschen so beeinflusst, dass jegliches Streben der Welt und ihren Freuden gilt. Es sind keine geistigen Ziele, die verfolgt werden, weil die Menschen irregeleitet sind und keine rechte Erkenntnis ihres Erdenzweckes haben. Nur die reine Wahrheit kann sie hierüber aufklären, doch diese fliehen sie und hängen der Lüge und dem Irrtum an. Und dies ist ein Zustand der Finsternis, der nicht zum geistigen Aufblühen führen kann. Wenn doch die Menschen bedenken wollten, dass es nur eine Möglichkeit gibt für die fortschreitende Entwicklung der Menschheit, für einen erhöhten geistigen Reifezustand, der die Zeit des Tiefstandes ablösen kann, wenn sie die reine Wahrheit, die ihnen von oben geboten wird, annehmen und ihr entsprechend nun ihr Leben einrichteten, wenn sie leben wollten, wie Gott es verlangt und wie er es den Menschen kundtut durch sein Wort. Wenn sie sich einführen ließen in ein Wissen, das ihnen ein seelisches Ausreifen gewährleistet, weil es die Liebe zu Gott und zum Nächsten vermehrt und weil es die Seelen anregt zu eifriger Arbeit an sich selbst. Die reine Wahrheit ist einfach, klar und verständlich. Und ein jeder kann sie annehmen. Sie kann nur ein geistiges Aufblühen nach sich ziehen. Doch die Menschen sträuben sich dagegen und halten mit äußerster Zähigkeit fest an verbildeten Lehren, denen oft der tiefe Sinn abzusprechen ist und die keine göttliche Weisheit verraten. Darum muss der Geisteszustand ständig tiefer sinken, denn die Menschen selbst hindern dies nicht, obwohl sie sehen müssten, wohin diese Lehren geführt haben und wie tief die Menschen gesunken sind. Sie müssten erkennen, dass das nur der Irrtum zu Wege bringen konnte. Denn niemals wird die reine Wahrheit solche Erfolge zeitigen, dass die Menschheit sich vom Licht, vom Zustand des Erkennens, so weit entfernen konnte. Es ist eine Zeit zu erwarten, wo ein noch tieferes Absinken in geistiger Beziehung sich vollziehen wird. Und es kann erst eine Wendung eintreten, wenn die Wahrheit Eingang findet unter den Menschen. Dann erst ist ein geistiges Aufblühen möglich. Solange sich die Menschheit in der Wahrheit stehend wähnt und doch noch weit davon entfernt ist, ist ein ständiger Rückgang zu erwarten, der enden wird mit einem geistigen und irdischen Chaos, wo die Lüge und der Irrtum die Vorherrschaft hat. Bis Gott als die ewige Wahrheit selbst seinem Gegner jede Macht nimmt und ein neues Reich erstehen wird, wo nur die Wahrheit regiert. Amen.